Erst als der König der Kanaaniter von Arad hörte, dass die Israeliten auf dem Weg von Atarim kamen, begann er einen Krieg gegen sie und nahm einige von ihnen gefangen. Zweiter daraufhin versprachen die Israeliten Jahwe, wenn du uns hilfst, diese Leute zu besiegen, werden wir ihre Städte vollständig zerstören. Dritter Jahwe hörte auf die Israeliten und gab ihnen den Sieg über die Kanaaniter. Deshalb zerstörten die Israeliten die Kanaaniter und ihre Städte vollständig, und der Ort wurde Horma genannt. Vierter danach zogen sie vom Berg Hor weiter auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig und verlor die Geduld. Fünfter das Volk beschwerte sich bei Gott und Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser, und dieses schlechte Essen ekelt uns an. Sechster daraufhin sandte Jahwe giftige Schlangen unter das Volk. Diese bissen die Menschen, so dass viele Israeliten starben. Siebter die Leute kamen zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, weil wir schlecht über Jahwe und dich gesprochen haben. Bitte Jahwe, dass er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete dann für das Volk. Achter Jahwe sagte zu Mose, mache eine bronzene Schlange und befestige sie an einem Pfahl. Wenn jemand gebissen wird und diese Schlange ansieht, wird er am Leben bleiben. Neunter Mose machte eine bronzene Schlange und befestigte sie an einem Pfahl. Wenn die Schlangen jemanden bissen und er die bronzene Schlange ansah, blieb er am Leben. Zehnter danach zogen die Israeliten weiter und schlugen ihr Lager in Obot auf. Elfter von Obot zogen sie weiter und lagerten sich in Iye-Habarim, einer Wüste, die östlich von Mob liegt. Zwölfter von dort zogen sie weiter und lagerten sich im Saretal. Dreizehnter danach zogen sie weiter und lagerten sich jenseits des Anon, eines Flusses, der durch die Wüste fließt und im Gebiet der Amoriter beginnt. Dieser Fluss war die Grenze zwischen Mob und den Amoritern. Vierzehnter deshalb steht im Buch der Kriege Jahwes, Waheb in Sufa und die Täler, den Anon, fünfzehnter und den Abhang der Täler, der sich bis nach Ar erstreckt und an die Grenze Moabs grenzt. Sechzehnter von dort zogen sie nach Bir. Das ist der Brunnen, den Jahwe meinte, als er Mose befahl, versammle das Volk, damit ich ihnen Wasser gebe. Siebzehnter damals sangen die Israeliten dieses Lied, Brunnen, sprudel hervor. Singt ihm ein Lied? Achtzehnter es ist der Brunnen, den die Fürsten und die wichtigen Männer des Volkes mit ihren Stäben gruben. Danach zogen sie von der Wüste nach Matana. 19. von Matana zogen sie nach Nahaliel und von Nahaliel nach Bamot. 20. von Bamot zogen sie in das Tal, das im Gebiet der Moabiter liegt, bis zum Gipfel des Pisgah, der auf die Wüste blickt. 21. Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, um ihm zu sagen, 22. lass uns durch dein Land ziehen. Wir werden weder Felder noch Weinberge betreten und auch kein Wasser aus deinen Brunnen trinken. Wir bleiben auf der Hauptstraße, bis wir dein Gebiet verlassen haben. 23. aber Sihon erlaubte den Israeliten nicht, durch sein Gebiet zu ziehen. Stattdessen versammelte er seine ganze Armee und zog den Israeliten in die Wüste entgegen. Als er Jahaz erreichte, kämpfte er gegen die Israeliten. 24. die Israeliten besiegten Sihon in einem harten Kampf und eroberten sein Land vom Fluss Arnon bis zum Jabok, bis zum Gebiet der Ammoniter. Denn die Grenze der Ammoniter war stark. 25. Die Israeliten nahmen alle Städte in diesem Gebiet ein und ließen sich in allen Städten der Amoriter nieder, besonders in Hesbon und den umliegenden Dörfern. 26. Hesbon war die Stadt von Sihon, dem König der Amoriter. Er hatte zuvor gegen den König der Moabiter gekämpft und ihm sein ganzes Land bis zum Anon weggenommen. 27. Deshalb singen die Dichter, kommt nach Hesbon. Die Stadt Sihons soll wieder aufgebaut und befestigt werden. 28. Denn ein Feuer kam aus Hesbon, eine Flamme aus der Stadt Sihons. Es verzehrte Amob und die Bewohner der Höhen am Anon. 29. Wehe dir, Mob. Du bist verloren, Volk des Kamos. Er machte deine Söhne zu Flüchtlingen und deine Töchter zu Gefangenen von Sihon, dem König der Amoriter. 30. Wir haben sie besiegt, Hesbon ist bis Dibon verloren. Wir haben alles bis Nofa und mit Feuer bis Medeba zerstört. 31. Die Israeliten ließen sich im Land der Amoriter nieder. 32. Danach schickte Mose Speer nach Jeser. Sie eroberten die Stadt und die umliegenden Dörfer und vertrieben die Amoriter, die dort lebten. 33. Dann drehten sie um und zogen in Richtung Basan. Og, der König von Basan, zog ihnen mit seiner ganzen Armee entgegen, um bei Edrei gegen sie zu kämpfen. 34. Jahwe sagte zu Mose, hab keine Angst vor ihm, denn ich werde ihn, sein ganzes Volk und sein Land in deine Hand geben. Du sollst mit ihm so umgehen, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, umgegangen bist. 35. Die Israeliten besiegten Og, seine Söhne und seine ganze Armee, so dass niemand entkommen konnte. Danach nahmen sie sein Land in Besitz.